tanzt freundlich vor mir her. Ich folg ihm nach die Kreuz und quer. Ich folg ihm gern und seh sie wahr. Das es verlockt den Wandersmann. So elend ist, gibt gern sich in der bunten List, die hinter Eis und Nacht und Graus ihm weist ein helles, warmes Haus. Und eine liebe Seele drin, für mich gewinnt.